Die Sleaford Mods, das ist ein etwas in die Jahre gekommenes britisches Duo, das spätestens seit ihrem 2013er Album Austerity Dogs als das Sprachrohr der Deklassierten gilt. Die beiden hassen alles und jeden, besonders notcoole, bärtige Hipster. Beste Voraussetzungen dafür, dass ausgerechnet die natürlich den Sleaford Mods die Bude einrennen. Klaus Walter hat sich der zornigen, sprechsingenden Männer angenommen und ihr neues Album Key Markets für uns gehört. Krise, Entfremdung, Elend, aber keinen interessiert's. No One's Bothered, eine von vielen bitteren Diagnosen zum Stand der gesellschaftlichen Dinge auf dem neuen Album der Sleaford Mods. Apropos No One's Bothered, auch bei den Sleaford Mods gibt es einen, den das Ganze nicht besonders interessiert. Während Jason Williamson auf der Bühne herumberserkt, er ist zuständig für Wüten und Schreien, eingekleidet in Melodien. Das ist die Aufgabe von Jason Williamson. Während der sich also auf der Bühne voll verausgabt, steht sein Partner Andrew Fern neben ihm und tut, nun ja, nichts. Außer auf einen Knopf drücken. Vor jedem Song schlappt der schlachsige Mitvierziger in Jogginghosen aus dem Bühnenhintergrund zu einem Gerät, das von weitem aussieht wie ein uralter Kassettenrekorder. Dann drückt er genau einmal auf den Knopf. Der nächste Track der Sleaford Mods läuft los, Andrew Fern macht sich eine neue Dose Bier auf und schlappt ein paar Schritte zurück. Lord tonight. Lord tonight. Lord tonight. Live Tonight, so beginnt Key Markets, das neue Album der Sleaford Mods. Aber von wegen Live Tonight? Andrew Ferns, zuständig für die minimalistischen Blechdosenbeats, tut erst gar nicht so, als wäre da irgendwas live heute Nacht. Er drückt den Knopf und nickt mit dem Kopf im Takt. Das war's. Er scheint seinen Spaß zu haben am Nichtstun auf der Bühne. Absolutely, yeah. You know, I also get to represent the music. Absolut. Ich repräsentiere die Musik. Das gefällt mir. Ich habe so lange in Bands gespielt, Schlagzeug und Gitarre, auch gesungen. Das fühlt sich jetzt richtig an. Hat Andrew Ferns mal mit dem Gedanken gespielt, auf der Bühne so zu tun, als hätte er was zu tun? Nein. Not at all, no. Nein, überhaupt nicht. Ursprünglich hatten wir die Idee, dass ich gar nicht mit auf die Bühne gehe. Ich bin glücklich mit dieser Konstellation. Im Hip-Hop und anderen Tanzmusiken ist das ganz normal. Nur bei Rockmusik erwarten die Leute eine Live-Action. Dabei sehen sich die Sleaford Mods nicht auf der Seite von Hip-Hop und Dance. Not at all, no. Nein, aber es hat diesen Effekt. Es ist eine modernere Art der Performance. Und so ziemlich das Gegenteil vom oftmals prätentiösen und theatralischen Auftreten einer Rockband. Auch eine bewusste Abgrenzung? Nicht direkt, aber nachdem wir mal so angefangen hatten, hat es für uns gepasst und es entsprach unserer Haltung gegenüber dieser Rockszene, die doch sehr stagniert und alte Musikstile immer wieder aufs Neue herauskotzt. Es war an der Zeit, was Neues auszuprobieren, sagt Jason Williamson, der aktive Teil der Sleaford Mods, zuständig für Sprechen, Schimpfen und manchmal auch Singen. Andrew Ferns, der passive Teil, öffnet noch eine Dose Bier und drückt noch einen Knopf und erklärt, warum Nichtstun auf der Bühne für die Sleaford Mods der richtige Weg zum Erfolg ist. Es war nicht unsere ausgesprochene Absicht, alles anders zu machen, aber in einer Zeit, in der Computerspiele und andere Medien wichtiger sind als Rockmusik, kann man nicht einfach so weitermachen. Umso überraschter sind wir jetzt über unsere Popularität. Everyone spits at you, even your wife. Sprech singt Jason Williamson in Face to Faces. Alle spucken auf dich, sogar deine Frau. Der Song erzählt von den Abgehängten, den Überflüssigen der Gesellschaft, von denen, die nicht mehr gebraucht werden, weil jetzt Maschinen ihre Arbeit machen. Die sind billiger und werden niemals müde. Wenn Andrew Ferns auf der Bühne steht und eine Maschine die musikalische Arbeit machen lässt, dann kann man das auch lesen als Kommentar zum Stand der Dinge in der Arbeitswelt. Auf der Bühne rumspringen, sich an seiner Gitarre abrackern und Männerschweiß produzieren, das ist irgendwie von gestern. Klar. Klaus Walter über das neue Album der britischen Band Sleaford Mods. Das erscheint morgen. Am 5. November kommt die Band übrigens auf ihr einziges Deutschlandkonzert nach Berlin.